Karin, bei dir gehört's zum Beruf. Ich bin nicht auf einer therapeutischen Mission. Ich will Jörg gerne einen Job geben. Ich will ihm auch helfen, anderswo einen zu finden. Das würde ich für alle alten Freunde tun, also auch für Jörg. Dass er 4 Leute umgebracht hat? Wenn's kein Grund ist, die Freundschaft aufzukündigen, dann ist's aber auch keiner, ihn als Sensibelchen zu betütern. Therapeutische Mission? Ich glaube, ich erinnere mich einfach ein bisschen besser als du. Keine Gewalt gegen Personen, und wenn doch, dann keine harten Wurfgeschosse, sondern nur weiche Tomaten und Eier. Aber im Befreiungskampf der Völker gegen Imperialismus und Kolonialismus natürlich auch Gewehre und Bomben. Und wir in den Metropolen des Imperialismus und Kapitalismus schulden dem Befreiungskampf unsere Solidarität. Und Solidarität bedeutet den Kampf mitkämpfen. Hast du vergessen, dass wir alle so geredet haben? Nicht nur Jörg, auch Sie. Karin zeigte in die Runde. Und auch du. Ja, bei dir sind es Worte geblieben. Du musst mir den Unterschied zwischen Reden und Schießen nicht erklären. Aber wären es bei dir Worte geblieben, wenn du ohne Mutter aufgewachsen wärst? Wenn du dich mit anderen Menschen so schwer tätest wie Jörg? Wenn es dir nicht gegeben wäre, das Leben so entschlossen und tüchtig anzupacken? Die Terroristen, unsere verehrten Brüder und Schwestern. Ulrich schüttelte den Kopf und verzog das Gesicht zu einem Ausdruck nicht nur der Ablehnung, sondern der Abscheu. Glaubt ihr das auch? Er sah in die Runde. Ilse brach das Schweigen. Ich habe damals nicht vom Kampf geredet. Ich habe überhaupt nicht geredet. Ich habe mit den Mädchen Kaffee gekocht und Matratzen geschrieben und Flugblätter abgezogen. Du nicht, Karin. Und du, Christiane, auch nicht. Ich habe euch dafür bewundert und beneidet. Jörg und die anderen, die gekämpft haben, habe ich erst recht bewundert. Ja, der Kampf war Unsinn. Aber alles war damals Unsinn. Der Kalte Krieg und die Geheimdienste und das Wettrüsten und die heißen Kriege in Asien und Afrika, wenn ich daran zurückdenke, kommt es mir verrückt vor. Sie lachte. Nicht, dass es besser geworden wäre, die Anschläge und Aufstände und Kriege seitdem. Ich kann nur denken, dass wer das macht, verrückt sein muss. Jörg hat es hinter sich. Ist das nicht, was zählt? Ich weiß, Karin, du meinst es gut, aber es stimmt nicht, dass Jörg ohne Liebe, Christiane redete nicht weiter und horchte. Über den Kies kamen Schritte. Jemand öffnete die Haustür, ging durch die Halle, öffnete die Tür zum Salon. Ich sah das Licht unter der Tür und dachte mir, ich bin Marco. Christiane stand auf, begrüßte ihn, stellte ihn den Freunden und die Freunde ihm vor und verschwand in der Küche, um für ihn Würstchen zu braten. Das alles machte sie rasch, distanziert, geschäftsmäßig. Die Freunde, die nach der Vorstellung den Namen Marco Hahn kannten, aber weder wussten, wer er war, noch was Jörg und ihn verband, waren ein bisschen irritiert. Zugleich waren sie über die Unterbrechung froh. Sie standen auf, machten Tür und Fenster zum Garten auf, räumten ab, leerten die Aschenbecher, holten neue Wasser- und Weinflaschen, erneuerten die Kerzen. »Kalt ist der Abendhauch«, zitierte Karinsmann. Und Margarete trat in die Tür und sagte nach einem Blick zum Himmel und in die windgebeugten Baumwipfel: »Ein Gewitter voraus.« Ilse trat neben sie und legte den Arm um sie. Sie wusste selbst nicht, warum. Margarete lachte ein warmes Lachen, legte den Arm um Ilse und zog sie an sich. Plötzlich fiel Andreas ein, wer Marco war. »Sie haben genug Unheil angerichtet. Wenn über die Tage hier ein Wort an die Presse geht, kriegen Sie von mir eine Klage an den Hals, von der Sie sich nicht mehr erholen.« Er hatte sich in Fahrt geredet, ließ Marco, der erwidern wollte, stehen und wandte sich an den verdutzten Henner. »Ich weiß, dass Sie was können. Aber was die Tage hier angeht, gilt auch für Sie. Kein Wort in der Presse. Wenn Sie über Jörgs erste Tage in Freiheit und was er macht und sagt, schreiben, kriegen Sie mit mir Ärger, der sich gewaschen hat.« »Sie haben recht«, sagte Eberhard zu Margarete, »das Wetter schlägt um.« Marco packte Andreas am Arm. »Wir werden nicht zulassen, dass du und seine Schwester ihn einsperren. Dafür ist er nicht aus dem Gefängnis raus. Dafür hat er nicht durchgehalten. Der Kampf geht weiter, und Jörg wird den Platz einnehmen, der ihm zusteht. Wir haben lange genug auf ihn gewartet. Fassen Sie mich nicht an!« Als Andreas es wiederholte, schrie er es. »Fassen Sie mich nicht an!« »Helft ihr mir, die Gartenmöbel reinzuholen, ehe es zu regnen anfängt?« Wieder versuchte Karin Frieden zu stiften. Aber obwohl die beiden mitgingen, Tisch und Stühle zusammenfalteten und ins Haus trugen, ließen sie nicht locker. Andreas redete von der Begnadigung und ihren Auflagen und der Gefährdung der Bewährung, Marco vom Kampf, der gekämpft und gewonnen werden müsse und der Jörgs Leben sei. Schließlich schickte Karin Andreas in die eine und Marco in die andere Richtung, in der sie im Park nach Liegestühlen suchen sollten. Dann fielen die ersten Tropfen. Karin sah suchend nach den beiden Streithähnen, sagte sich dann, dass sie den Weg zum Haus auch ohne sie finden, und ging hinein. Sie wäre gerne mit ihrem Mann ins Bett gegangen, hätte gerne den Kopf in seine Armbeuge und den Arm über seine Brust gelegt, das Fenster geöffnet und dem Rauschen des Regens zugehört. Aber sie konnte vor ihrer Mission zu befrieden und zu versöhnen und zu heilen nicht weglaufen. »Ulrich hat recht mit dem, was er über meine Mission gesagt hat«, dachte sie. Und sie dachte an Christiane, die schon als Kind eine noch größere Mission übernommen hatte. 9 war sie gewesen, als ihre und Jörgs Mutter starb. Und sie hatte versucht, dem 3 Jahre jüngeren Bruder liebend und strafend, tröstend und lenkend, ermunternd und ermahnend, die Mutter zu ersetzen. Karin ärgerte sich, dass sie die Bemerkung über Jörgs Aufwachsen ohne Mutter gemacht hatte. Sie hatte Christiane verletzt. Sie würde sie um Entschuldigung bitten und damit vielleicht aus ihrer Angespanntheit in ein Gespräch locken. Dann hörten alle den Schrei. Ulrich und seine Frau wussten sofort, dass ihre Tochter geschrien hatte. Sie sahen sich suchend um. Woher war der Schrei gekommen? Angesichts der ratlosen Eltern fiel auch den anderen auf, dass sie die Tochter länger nicht mehr gesehen hatten. Wann ist sie gegangen? Wo kam der Schrei her? Aus dem Park? Aus dem Haus? Dann hörten alle das Zetern in der Eingangshalle. Ulrich riss die Tür auf, seine Frau und die anderen folgten ihm. Auf der Galerie standen die Tochter, nackt, und Jörg im weißen Nachthemd. »Du Schlappschwanz! Ficken ist kämpfen! War das nicht euer Motto? Kämpfen ist ficken! Was guckst du mir ständig auf den Busen, wenn du es nicht bringst? Du bist kein Mann! Du bist ein Witz! Wahrscheinlich bist du auch als Terrorist ein Witz, und sie haben dich eingesperrt, damit du den Frauen nicht ständig auf den Busen schaust. Du bist ein Spanner! Du bist ein Witz und ein Spanner!« Sie legte so viel Ablehnung, Verachtung, Ekel in ihre Stimme, wie sie konnte, aber sie klang mehr verzweifelt als angeekelt. Und dann fing sie an zu weinen. »Ich habe ihnen nicht auf den Busen gesehen. Ich will nichts von ihnen. Lassen Sie mich in Ruhe, bitte! Lassen Sie mich in Ruhe!« »Was für ein Bild«, dachte Henna. Die Halle war von Kerzen nur schwach erleuchtet, an den Wänden zuckten Schatten. Die Gesichter Doris und Jörgs waren nicht deutlich zu sehen, umso präsenter waren ihre Nacktheit und sein Nachthemd. Beide sagten nichts mehr, waren einander noch zugewandt, aber voller Abwehr. Es war eine rätselhafte, lächerliche, wortlose Szene auf einer Bühne, nach der alle den Kopf reckten. Christiane fuhr Ulrich an. »Schaff ihm deine Tochter vom Hals! Spiel dich nicht so auf!« Aber er ging die Treppe hinauf, zog dabei die Jacke aus, legte sie seiner Tochter um die Schultern und führte sie zur Tür am einen Ende der Galerie. Jörg sah um sich, als erwache er aus seinem Traum, sah dem Mann in Hemdsärmeln und der nackten jungen Frau mit der übergeworfenen Herrenjacke nach, als wisse er nicht, wer sie sind. Sah hinunter in die Eingangshalle und in die verlegenen Gesichter der Gäste, sagte nichts, schüttelte langsam den Kopf und ging mit dem schleppenden Gang, der Christiane schon am Morgen aufgefallen war, zu der Tür am anderen Ende der Galerie. Die Bühne war leer. Christiane und Ingeborg sahen aus, als wollten sie hochrennen und nach Bruder und Tochter sehen. Karin hatte das Gefühl, dadurch werde alles noch heilloser. Legte die Arme um die beiden und führte sie zurück an den Tisch. »Es ist alles ein bisschen viel heute Abend. Für alle. Und erst recht für Jörg und für unsere Jüngste. Morgen sieht's schon besser aus. Wir fahren noch heute Nacht.« »Lass sie ausschlafen. Vielleicht will sie gar nicht fahren. Vielleicht will sie es nicht so stehen lassen, sondern irgendwie in Ordnung bringen. Sie ist ein starkes Mädchen. Marco fand sie vor allem ein scharfes Mädchen und stieß Andreas mit dem Ellenbogen in die Seite. Was ist mit Jörg los? Warum stößt er sie von der Bettkante? Will er ein Muslim und Märtyrer werden? Auf der Erde Kampf und Gebet und Frauen erst im Himmel, Jungfrauen ohne Ende? Er schüttelte den Kopf. Er hat doch nie, Andreas wandte sich wortlos ab. Aber als er die Treppe hinaufsteigen wollte, kam ihm Jörg entgegen. Er hatte sein Nachthemd aus und Jeans und Hemd wieder angezogen. Das war eine unschöne Situation und ich möchte nicht, dass der Abend mit ihr endet. Es kostete ihn große Anstrengung, Andreas anzuschauen. Immer wieder schweiften seine Augen ab und immer wieder zwang er sie zum Blick in Andreas Augen zurück. Dann ging er zu Henna und Karins Mann, die im Gespräch standen, und wiederholte den Satz. Andreas war ihm gefolgt, auch Marco war dazugetreten und hatte den Satz gehört, und nun standen sie ihm gegenüber und warteten auf eine Fortsetzung. Als sie merkten, dass er nur den einen Satz vorbereitet hatte, merkte er, dass der eine Satz nicht reichte. Ich habe eine schlechte Figur gemacht, ich weiß. Christiane hat mir für meine erste Nacht in Freiheit ein Nachthemd nähen lassen, weil ich gerne Nachthemden trage und sie nicht mehr zu kaufen sind. Und ich habe es angezogen. Ich habe nicht geahnt, dass ihr alle mich darin sehen würdet. Er merkte, dass auch das noch nicht reichte. Ich und sie, wir hatten ein Missverständnis. Nur ein Missverständnis. Jetzt war es gut. Er hatte bedauert, was passiert war. Er hatte anerkannt, dass er keine gute Figur gemacht hatte. Er hatte bekannt, dass sie sich missverstanden hatten. Er hatte seine Schuldigkeit getan. Und die anderen sollten ihn in Ruhe lassen. Er schaute alle an. Ich trinke noch ein Glas Rotwein. Ulrich saß am Bett seiner Tochter. Sie hatte die Decke bis zum Kinn hochgezogen und den Kopf abgewandt. Ulrich sah sie nicht weinen, er hörte es nur. Er legte die Hand auf die Decke, fühlte ihre Schulter und versuchte, seiner Hand eine tröstende, beruhigende Schwere zu geben. Als die Tränen versiegten, wartete er eine Weile und sagte dann, »Du musst dich nicht erniedrigt fühlen. Er ist einfach der Falsche.« Sie wandte ihm ihr tränennasses Gesicht zu. »Er hat mich geschlagen. Nicht fest, aber geschlagen. Deshalb habe ich geschrien. Du warst zu viel für ihn.« Er wollte dich nicht verletzen. Er wollte dich nur loswerden. Aber warum? Ich hätte ihm nur gut getan. Er nickte, ja. Seine Tochter hatte gedacht, sie würde Jörg gut tun. Nicht, dass das ihr Ziel gewesen wäre. Sie hatte sich ihm nicht an den Hals geworfen, um ihm gut zu tun, oder weil sie sich plötzlich in ihn verliebt hätte. Sie hatte mit dem berühmten Terroristen schlafen wollen, um sagen zu können, dass sie mit dem berühmten Terroristen geschlafen hatte. Aber sie hätte es nicht tun wollen, wenn sie sich nicht gesagt hätte, dass sie ihm damit auch gut täte, nach all den Jahren im Gefängnis. Er erinnerte sich daran, wie er berühmte Männer gesammelt hatte. Mit Dutschke hatte er angefangen. Er war noch ein Schüler, schwänzte die Schule, fuhr nach Berlin und ließ nicht locker, bis er Dutschke getroffen und ein paar Worte über den Kampf in den Schulen mit ihm gewechselt hatte. Die anderen dachten, er sei besonders links, und er ließ sich das gefallen und fiel manchmal selbst drauf rein. Aber eigentlich wusste er, dass er sie nur persönlich erlebt haben wollte. Dutschke, Marcuse, Habermas, Mitscherlich und schließlich Sartre. Darauf war er besonders stolz. Wieder fuhr er einfach los, diesmal nicht mit dem Zug, sondern mit dem Auto, und wartete 2 Tage vor Sartres Wohnung, bis er am 3. ihm folgen, ihn ansprechen und mit ihm ein paar Minuten im Café sitzen und Espresso trinken konnte. Dann kam eine Frau an den Tisch und er ging. Er ärgerte sich immer noch, dass er Simone de Beauvoir nicht erkannt und sich ihnen beiden nicht mit einer charmanten Bemerkung als Tischgast empfohlen hatte. Sein Französisch war damals gut. Was doch alles in den Genen steckt, wunderte er sich. Er hatte seiner Tochter nie von seinem Sammeleifer erzählt, also konnte sie ihm ihren Sammeleifer nicht abgeschaut, sondern ihn nur von ihm geerbt haben. Ihm fiel ein, wie er sie vor ein paar Jahren neue Schnürsenkel in ihre Turnschuhe einfädeln sah, immer über Kreuz, am linken Schuh den nach rechts führenden Schnürsenkel, über dem nach links führenden und am rechten Schuh den nach links führenden, über dem nach rechts führenden, so dass sie am Ende spiegelbildlich eingefädelt waren. Auch das machte er genauso und hatte er ihr nie vor oder auch nur in ihrer Anwesenheit gemacht. »Machst du bitte das Fenster auf, Papa?« Er stand auf, öffnete beide Fensterflügel, ließ die kühle, feuchte Luft und das Rauschen des Regens ins Zimmer und setzte sich wieder ans Bett. Seine Tochter sah ihn an, als wolle sie seinem Gesicht die Antwort auf die Frage ablesen, die sie noch gar nicht gestellt hatte. Dann gab sie sich einen Ruck. »Können wir gleich morgen früh fahren, bevor ich einem von den anderen begegnen muss? Lass uns sehen, wie es uns morgen früh geht.« »Aber wenn ich den anderen nicht begegnen will, muss ich nicht. Versprochen?« Ach, wann hatte er ihr das letzte Mal eine Bitte abgeschlagen? Er konnte sich nicht erinnern. Aber er konnte sich auch nicht an eine Bitte erinnern, die darauf gezielt hätte, zu fliehen. Sie hatte immer etwas haben wollen, ein Kleid, ein Schmuckstück, ein Pferd, eine Reise. Und er hatte die Bitten als Ausdruck von Lebenshunger verstanden. »Sie kann vom Leben und allem, was es bietet, nicht genug kriegen.« Lebenshunger, Lebensmut, gehört beides nicht zusammen? Hatte seine Tochter nicht immer die Herausforderung gesucht? Er hatte ihr gerne das Pferd geschenkt, weil sie mit 7 eine kühne Reiterin war, und die Reise mit ihrer Freundin nach Amerika, weil die beiden mit 16 das Land im Greyhound erkunden wollten. »Ich habe dich immer für deinen Mut bewundert.« Er lachte. »Du bist ein verwöhntes Gör. Ich weiß. Aber kein Feigling.« Sie hörte ihn nicht mehr. Sie war eingeschlafen. Kein Schmollmund mehr. Ihr Gesicht hatte einen lieblichen, friedlichen, kindlichen Ausdruck. »Mein Engel«, dachte Ulrich. »Mein Engel mit den blonden Locken und den vollen Lippen und den hohen Brüsten.« Ulrich hatte die Väter, die von ihren Töchtern vor der Pubertät sexuell angezogen werden, nie verstanden. Und auch nicht Humbert, der in Lolita nicht das Weib liebt, sondern das Kind. Aber er fühlte mit den Vätern und Lehrern, die von der Weiblichkeit ihrer Töchter oder Schülerinnen überwältigt waren. Nein, er fühlte nicht nur mit ihnen, er war einer von ihnen. Immer wieder kostete es ihn alle Kraft, seiner Tochter, wenn sie mit ihm redete, tatsächlich zuzuhören. Und nicht auf die Lippen zu sehen, ihr nicht auf den hüpfenden Busen zu starren, wenn sie die Treppe hinunterkam, und nicht auf den Po, wenn sie vor ihm die Treppe hinaufstieg. Und im Sommer, wenn ihre Blusen und Hemden den Brustansatz freiließen und ihr Gang ihre Brüste nicht nur zum Tanzen brachte, sondern deren Haut in kleinen Wellen zittern machte. Es war eine Qual, eine süße und stolze Qual, aber eine Qual. Hatte Jörg keine Augen im Kopf? Oder war er so verbohrt, dass er Schönheit nur in der Revolutionärin sehen konnte, bei der ideologisch alles stimmte? Oder war er im Gefängnis schwul geworden? Oder hatte er sich's abgewöhnt, einfach abgewöhnt? Ulrich war froh, dass zwischen seiner Tochter und Jörg nichts passiert war. Er wusste wenig von den sexuellen Erfahrungen, die sie machte. Er hoffte, dass sie Liebe und Glück erleben und keinen Schaden nehmen würde. Dass sie es mit Jörg gut getroffen haben würde, konnte er sich nicht vorstellen. Aber so froh er war, mit der Abweisung seiner Tochter hatte Jörg ihn gekränkt. Das war töricht. Und es war erst recht töricht, dass er Lust hatte, sich dafür zu rächen. Er wusste es, aber es half nicht. Außerdem waren Jörg und Christiane schon immer arrogant zu ihm gewesen, und er hatte sie schon immer dafür gehasst. Er hatte mit seinem Hass nur nichts anzufangen gewusst. Er horchte. Seine Tochter schnarchte leise. Der Regen rauschte in den Blättern der Bäume und auf dem Kies vor dem Haus. Manchmal gurgelte er in der Regenrinne. Ein Saxophon spielte. Es klang, als komme die langsame, traurige Melodie aus weiter Ferne. Ulrich stützte sich müde hoch, machte den einen Fensterflügel zu, ließ den anderen einen Spalt weit offen, ging auf 10 Spitzen zur Tür und öffnete und schloss sie behutsam.